So, jetzt zeig mir, dass du mein Kumpel bist. Hör zu, Yoshi! Tritt zu! Tritt zu! Ja, was? Jetzt langsam! Schau! Halb so wild. Warum nix wert, der Typ? Warum nix wert, der Typ? Thank you.